Sie berichtete, dass ihr Mann an jenem Weihnachten zu Hause war. Die Geschenke lagen unterm Baum. Zwei Abende vor dem Fest, die Kinder waren allesamt in ihren Betten verstaut, süße Träume nicht ausgeschlossen, fingen ihr Haus und das der Duffys nebenan Feuer. Christine wurde von den Schreien draußen geweckt. Aus dem Haus gegenüber quoll Rauch, aber sie konnte keine Flammen erkennen. Was sie durch das Schlafzimmerfenster erkennen konnte, war ihre direkte Nachbarin Rona Duffy, wie sie sich im Schnee rollte, um ihr loderndes Nachthemd zu löschen. Ihr Haus brannte dann ab wie eine Geburtstagskerze. Jedenfalls habe ich gleich Ronald wachgerüttelt und ihm gesagt, er soll die Kinder rausschaffen, wozu er am Ende nicht mehr gekommen ist. Ich war nämlich zur Tür raus und hab Schnee über Rona geworfen. Nüchtern fügte Mrs. Lacasse hinzu, sie ist gestorben. Ihre zwei Kinder waren zum Glück bei ihrem Ex-Mann in Rutland. Meine eigenen hatten leider kein so ein Glück. Ich weiß nicht mal, was genau mit ihnen passiert ist. Ich denke, der Rauch muss Ronnie erreicht haben, bevor er bei ihnen war. Ich wollte wieder rein, um Ronnie zu helfen oder sie selbst zu holen, aber die halbe verdammte Wohnzimmerdecke ist auf mich draufgefallen. Unser Haus ist in 0, nichts abgefackelt, Anwalt Parker. Ich bin rausgekrochen, brennend. Und wissen Sie, was in dem einen Jahr, wo ich im Krankenhaus war, passiert ist? Die Zuständigen haben sich den Schuldball so lange gegenseitig zugespielt, bis er sich in Luft aufgelöst hat, sagte Phil. Kommt es ungefähr hin? Der verunstaltete Finger richtete sich abermals auf ihn und sie stieß ein weiteres Krächzkichern aus. Phil dachte, dass so wahrscheinlich die Verdammten in der Hölle lachten. Neff meinte, es wäre die Schuld von der Firma, die die Kabel verlegt hat. Die Firma, die die Kabel verlegt hat, meinte, die Behörden hätten die Weihnachtsbeleuchtung und auch die ursprüngliche Kabelverlegung in allen Einzelheiten geprüft und abgenommen, also wären die Behörden schuld. Die Behörden meinten, die technischen Teile wären nicht dieselben wie bei den echten Leitungen in den Häusern, die noch stehen, und die Elektriker müssen betrogen haben, um Kosten zu sparen. Die Elektriker meinten, sie hätten ihre Aufträge von New England Freedom bekommen. Und wissen Sie, was Neff jetzt einfach gesagt hat? »Verklagen Sie uns doch, wenn's Ihnen nicht passt«, sagte Phil. »Verklagen Sie uns doch, wenn's Ihnen nicht passt, das ist ja genau richtig.« Ein großes, alteingesessenes Unternehmen gegen eine Frau, die aussieht wie ein Huhn, das zu lange im Ofen gelegen hat. Okay, habe ich gesagt. Dann sehen wir uns eben vor Gericht. Da haben sie mir einen Vergleich angeboten, $40,000, aber das habe ich abgelehnt. Ich will 5 Millionen, eine für jedes von meinen Kindern, die waren im Alter zwischen 3 und 14. Mein Mann können sie umsonst haben, der hätte sie rausschaffen müssen. Und soll ich jetzt gehen? Zum ersten Mal seit Sals Tod, vielleicht zum ersten Mal seit Jakes Tod, verspürte Phil ein Gefühl von echtem, aufwühlendem Interesse. Außerdem Empörung. Ihm gefiel die Vorstellung, gegen einen schwergewichtigen Konzern anzugehen, nicht des Geldes wegen, obwohl sein Anteil bei 5 Millionen beachtlich wäre. Nicht des Werbeeffekts halber hatte er doch schon jetzt so viel Arbeit, wie er bewältigen konnte oder bewältigen wollte. Es war etwas anderes. Es war die Chance, die Hände um einen Hals klammern zu können, der sich nicht wie Rauch in Luft auflösen konnte. »Nein«, sagte Phil, »Sie brauchen nicht zu gehen.« Phil setzte New England Freedom für die nächsten 5 Jahre unerbittlich nach. Sein Vater hielt nichts davon, meinte, Phil hätte einen Don Quixote-Komplex und warf ihm vor, seine anderen Fälle zu vernachlässigen. Phil sagte, das möge zutreffen, wies aber darauf hin, dass er nicht länger Geld zusammensparen müsse, um seinen Sohn nach Harvard zu schicken, woraufhin John, inzwischen der alte John, nie wieder ein weiteres Wort zu dem Thema verlor. Ted Allburtons Witwe zeigte großes Verständnis für Phil und sagte, dass sie zu 100% hinter ihm stehe. »Du tust es, weil du den Krebs nicht verklagen kannst, der dir Jakey genommen hat«, sagte sie.